haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Die Armbanduhr. Ich las einen Bericht über einen Berufskollegen, der seit einigen Jahren als verschollen gilt. Er ermittelte in einer Mordsache, in die auch Politiker verwickelt waren. So etwas kommt ab und zu vor und gehört zum Berufsrisiko. Unser Eins kam also ohne ein gewisses Maß an Risikobereitschaft nicht aus. Und das in einem Land, in dem offenbar die Angsthasen in der Mehrheit waren. Herr Mummenthaler setzte sich in meinem Büro und seine Glatze glänzte wie ein frisch polierter Mittelklassewagen. Sie müssen mir helfen, Maloney. Man hat mich bestohlen. Wo und wann? In einer Bar, gestern Nacht. Waren Sie schon bei der Polizei? Polizei? Nein, ich gehe nicht zur Polizei, ich kann mir das nicht leisten. Wieso? Verlangen die jetzt schon Bestechungsgelder für eine Anzeige? Nein, aber ich möchte nicht, dass es öffentlich wird. Unter keinen Umständen. Wissen Sie, Herr Mummenthaler, es ist nicht ganz so außergewöhnlich, dass jemand bestohlen wird. Nicht in dieser Stadt. Ich weiß, aber ich brauche ein Alibi und mein Alibi wäre futsch, wenn ich zur Polizei ginge. Ein Alibi? Haben Sie jemanden umgebracht? Nein, aber gestern Abend war eine Krisensitzung meiner Partei. Ich bin Parteipräsident, DLP, eine kleine Partei, aber mit Chancen. DLP? Noch nie gehört. DLP heißt dicke Leute ins Parlament. Wir sind eine Splittergruppe der DRB. Das ist die Partei Dicke regieren besser, viel zu radikal. Wir sind die realpolitische Abspaltung. Und fressen und fett werden ist Ihr Parteiprogramm? Nein, nein. Wir fordern zum Beispiel, dass der öffentliche Verkehr besser auf die Dicken ausgerichtet wird. Breitere Trams, breitere Sitzplätze. Und dafür benötigen Sie also ein Alibi? Nein, nein. Es ist so. Gestern Abend war eine Krisensitzung der Partei. Unser einziger Gemeinderat hat durch eine neue Diät 40 Kilo. 40 Kilo! Abgenommen. Und jetzt ging es darum, ob er ausgeschlossen wird. Ich habe diese wichtige Sitzung, nun, wie soll ich sagen, ich hatte Besseres vor. Meldete mich krank. In Wirklichkeit aber ging ich in eine Bar und vergnügte mich. Aha. Und deshalb kommen Sie jetzt zu mir. Mir wurde in der Bar meine Armbanduhr gestohlen. Eine ganz seltene Uhr. Sehr speziell und sehr wertvoll. Ein Künstler hat das Zifferblatt entworfen und sie gibt spezielle Töne von sich, wenn die Stunde voll ist. Und gestern Nacht war nicht nur die Stunde, sondern auch Sie ziemlich voll, nehme ich an. Ja. Besorgen Sie mir die Uhr wieder, Maloney, ohne Aufsehen zu erregen. Ganz diskret. Der Mann schwitzte so stark, dass ich befürchtete, am Boden würde sich eine Pfütze bilden, die dann Flecken hinterlassen würde. Er gab mir den Namen der Bar und schilderte mir noch ausführlich, dass er sich so ziemlich an nichts mehr erinnern könne. Ich besuchte die Bar. Sie war ziemlich leer und sie war eine der üblen Vergnügungsbars, die so schummrig aussahen wie ein U-Boot, in dem die Lichter ausgegangen sind. Wer ein paar Minuten Entspannung suchte, war hier an der richtigen Adresse. Es war gegen Mittag und außer mir war niemand auf Entspannung aus. Möchtest du etwas trinken? Vielleicht etwas Spezielles? Was gibt es denn hier Spezielles zu trinken? Schnaps mit Zubehör. Kostet 100. Ein bisschen viel für einen kleinen Drink. Ich bin das Zubehör. Tut mir leid, aber ich trinke keine Frauen. Hat mir mein Arzt verboten. Bist wohl ein ganz schlauer Hanna mit der Ironie, ja? Waren Sie gestern Nacht auch hier in der Bar? Nee. Ist nicht meine Schicht. Bin nur am Mittag hier. Ist auch viel schöner. Magst du keinen Sex am Mittag? Doch, ich bin offen für alles. Schließlich gibt es jetzt auch Frühstücksfernsehen. Wenn die Glotze schon am Morgen läuft, kann man ja ruhig mal am Mittag etwas abschalten. Das habe ich jetzt nicht kapiert. Das macht nichts. Geben Sie mir einen Whisky und das Zubehör lassen Sie mal schön da, wo es ist. Ein Geizkragen, hm? Ich habe ein Kind, das ich ernähren muss. Also, wenn Sie schön artig sind und die Klappe halten, spendiert der edle Meloni eine Packung Erdnüsse für den Kleinen. Ach, dann lass es bleiben. Bringst wohl keinen mehr hoch, ha? Zu viel Whisky, ha? Wenn das so weitergeht, muss ich mir noch einen richtigen Job suchen. Lauter Schlappschwänze überall. Die Frau redete noch eine Weile weiter, dann brachte sie mir den Whisky. Ich stand in der Bar herum und kam mir ziemlich albern vor. Aber da ich schon mal da war, wollte ich mir wenigstens etwas den Bauch aufwärmen. Denn draußen erwartete mich eine ziemlich bittere Kälte. Die Frau redete weiter auf mich ein, so als müsse sie mich von irgendetwas überzeugen, ohne konkret zu wissen, von was. Bist wohl Vertreter oder sowas, hm? Unterwegs im Land, ständig in billigen Hotels, einsam. Kenne das, kein schönes Leben. Wenn Sie jetzt mit Ihrer Lebensbeichte beginnen, stürze ich mich von der Bartheke. Ich habe schon viele Kerls wie dich erlebt. Immer etwas traurig. Suchst große Gefühle und landest dann bei Frauen wie mir. Hast Träume. Alles längst vorbei. Das Leben vorbei. Alles. Bist ein armes Schwein. Wenn Sie noch einmal Schwein zu mir sagen, dann... Was ist bloß los? Ich bin plötzlich so müde. Kenne ich. Wenn der Stress erstmal abgelegt ist, kommt die Müdigkeit. Dann spanne dich. Bist hier gut aufgehoben. Ach, Scheiße. Ich schlafe gleich ein. Lass nur, kämpf nicht dagegen an. Lass dich gehen. Bist ein guter Junge. Ich hörte noch einige der abstrusen Sätze, die die Frau von sich gab. Dann spürte ich, wie mein Kopf auf etwas Hartes fiel und mein Körper sich in allen Richtungen verlor. Als ich wieder erwachte, lag ich in einer Regenpfütze. Eine Katze schlich um meine Beine und rieb ihren Kopf an meinem Knie. Mein Schädel brummte. Ich stand auf und wackelte ein paar Schritte vorwärts. Dann setzte ich mich wieder hin. Unter einer von Öl verschmierten Plastikblache sah ich eine Hand. Es war eine Männerhand. Sie trug eine Armbanduhr wie jene, die mir mein Klient beschrieben hatte. Ich ging näher und schaute mir die Leiche etwas genauer an. Es war ziemlich kühl und zu allem Übel kam auch noch dazu, dass es regnete und sich der Polizist vorerst weigerte, in das Innere der Bar zu gehen. Er wollte unbedingt ganz exakt wissen, in welcher Regenpfütze ich erwacht war. Damit wir das alles rekonstruieren können, sollten Sie sich noch einmal in die Pfütze legen, Maloney. Sie können mich mal. Ich bin Zeuge und kein Verdächtiger. Kapiert? Sie sagten, Sie hätten geschlafen, Maloney. Ganz alleine? Ich schlafe prinzipiell immer alleine in Regenpfützen. Das hält einen jung und dynamisch. Sollten Sie auch mal versuchen. Dann würden Sie vielleicht nicht immer so aussehen wie Ihr eigener Schatten. Hat man Sie etwa ausgeraubt, Maloney? Man hat. Oder besser, Frau hat. In der Bar hat mir eine Frau einen Schlaftrunk gemixt und mir dann die Brieftasche geklaut. Da wird sie sich aber schön ärgern, wenn sie sieht, was in der Brieftasche drin ist. Kümmern Sie sich lieber um die Leiche. Der Mann ist erschossen worden. Wissen wir doch längst, Maloney. Hier, schauen Sie mal. Das ist eine Uhr. Na und? Klingt doch hübsch, nicht wahr, Maloney? Habe ich noch nie gehört, sowas. Zu jeder Stunde explodiert bei dieser Uhr eine Granate. Ist das die Uhr des Toten? Genau. Und was ist mit der Frau, die mich ausgeraubt hat? Fehlanzeige, Maloney. Die Bar ist geschlossen, hat nie vor 18 Uhr offen. So etwas habe ich mir beinahe gedacht. Die sind aber nur halb so clever, wie sie denken. Kennen Sie den Toten? Nein, kann ich jetzt gehen? Nur nicht so eilig, Maloney. Wir haben die Leiche identifiziert. Haller, Christian, unbeschriebenes Blatt. Familienvater, wieder, arbeitete als Lithograf, hat hier wohl, wie Sie, Maloney, eine ganz bestimmte Art von Vergnügen gesucht. Wenn Sie mich fragen, das ist doch nur ein fahler Abgeschmack dessen, was man Liebe nennt. Das bringt doch nichts Neues, Maloney, außer einer leeren Brieftasche. Ich machte ihn darauf aufmerksam, dass meine Brieftasche nicht nur leer, sondern sogar unsichtbar geworden war. Er sagte mir, ich solle eine Anzeige machen. Das unterließ ich tunlichst. Ich besuchte meinen Klienten in seinem großen Büro. Der Glatzkopf umgab sich mit teurer Kunst. Er passte aber nicht sonderlich gut zu den Bildern. Haller, sagten Sie? Christian Haller. Er trug eine Uhr, die ähnlich aussah wie die, die Sie mir beschrieben haben. Und wo ist die Uhr jetzt? Bei der Polizei. Der Träger der Uhr ist erschossen worden. Ich glaube nicht, dass Sie die Uhr je wiedersehen werden. Es sei denn, Sie haben eine Quittung, eine Seriennummer, etwas, das bescheinigt, dass die Uhr Ihnen gehört. Wenn ich mich nicht irre, ist die Uhr ein Unikat. Ich habe einen Brief des Künstlers, der das Zifferblatt gemalt hat. Diese Uhr gibt es nur einmal. Und was ist mit dem Stundenton? Eine Granate, die einschlägt. Eine Explosion. Das könnte sie sein. Ziemlich geschmacklos, diese Uhr. Etwas übertrieben, zugegeben. Der Künstler sagte, die Explosion solle darauf hinweisen, dass schon wieder eine Stunde verpulvert sei. Wem die Stunde schlägt und so. Künstler, Sie verstehen. Ich ging zurück in mein Büro. Eigentlich war mein Auftrag erledigt. Ich hatte die Uhr gefunden, wenn auch am Handgelenk eines Toten. Und genau das hielt mich davon ab, zur Tagesordnung überzugehen. Jeder Mensch hat seinen eigenen Antrieb. Meiner kommt erst dann richtig auf Touren, wenn eine Leiche ohne Motiv herumliegt und sich niemand richtig darum kümmert. Ich ging in mein Büro und machte mir so meine Gedanken, bis das Telefon klingelte. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, Hörer abnehmen und Namen sagen. Können Sie sich noch an mich erinnern, Maloney? Allerdings. Wenn Sie mir meine Brieftasche wiedergeben, verzichte ich darauf, Ihnen den Hintern zu versohlen. Ich muss mit Ihnen reden. Ich bin da in eine Sache verwickelt, die gefährlich für mich werden könnte. Mir kommen gleich die Tränen. Soll ich mich bei der Vormundschaftsbehörde dafür stark machen, dass ich Ihr Beistand werde? Ich habe Informationen, die Sie interessieren könnten. Ich weiß, weshalb Christian Haller in der Nähe der Bar gefunden wurde. Klingt interessant. Und was ist mit der Uhr, die er trug? Was für eine Uhr? Können wir uns treffen? Heute Abend? Bitte, ich muss mit jemandem reden. Ich gab schließlich nach und verabredete mich. Zuerst aber aß ich ein Steak und überlegte, wie der Mord an Haller mit dem Raub meiner Brieftasche zusammenhängen konnte. Vielleicht war Haller genau das Gleiche, wie mir passiert. So gesehen hatte ich eine Menge Schwein gehabt. Ich wartete, bis es soweit war, die junge Frau zu treffen, die mir so viel Kopfschmerzen bereitet hatte. Sie wollte mich unbedingt in einem Warenhaus sehen. Nachdem ich einige Rolltreppen hinter mir gelassen hatte, sah ich sie zwischen den Regalen in der Abteilung für Damenunterwäsche. Ich gesellte mich zu ihr und wurde dabei von einer älteren Verkäuferin argwöhnisch beobachtet. Hier, Ihre Brieftasche. Nicht mehr böse sein. Die Brieftasche ist das eine. Sehr viel schlimmer war das Erwachen in der Regenpfütze. Tut mir leid, aber für den Abtransport bin ich nicht zuständig. Das hat Eddie besorgt. Und wer ist Eddie? Ein ehemaliger Bodyguard. Dumm wie ein Schlagring. Aber er hält sich für einen geborenen Al Capone. Und was ist mit der Leiche? Dieser Christian Haller? Er war mein Boss. Wie bitte? Dieser biedere Familienvater? Ja, die Bar gehört ihm. Das heißt, sie ist nicht auf seinen Namen eingetragen. Aber er war der Mann im Hintergrund. Von ihm stammte auch die Idee, unbedarfte Männer auszurauben. Unbedarft? Ich erwürg sie gleich mit einem BH mit Spitzen. Es hatte prima geklappt. Den meisten der Ausgeraubten war es peinlich, zur Polizei zu gehen. Sie verzichteten lieber auf das Geld, als dazu zu stehen, dass sie sich in einer solchen Bar vergnügten. Und wer hat ihren Boss umgebracht? Das ist es ja. Ich weiß es nicht. Aber es muss in der Nacht gewesen sein, als dieser Glatzkopf ausgeraubt wurde. Christian Haller hatte die Uhr von diesem Glatzkopf gestohlen. Haben Sie den Schuss gehört? Ja. Ich habe geschlafen, gleich über der Bar in meinem Zimmer. Ich erwachte, weil ich von unten eine Stimme hörte. Ein Mann, der sang. Dann hörte ich eines dieser Computerspiele. Ich wunderte mich noch darüber, dass um 4 Uhr morgens jemand in dieser Affenkälte mit einem solchen Ding rumläuft. Ein Gameboy. Und dann fiel der Schuss. Woher wussten Sie eigentlich, dass der Dicke ausgeraubt wurde? Sie haben doch angeblich geschlafen. Eddie hat es mir gesagt. Haben Sie nach dem Schuss jemanden gesehen? Ja, eine Frau. Eine Frau? Ja, ziemlich elegant angezogen. Sie stieg in ein Auto und fuhr weg. Die Frau ist mir schon am Abend aufgefallen, als ich nach oben ging. Sie stand vor der Bar und versteckte sich hinter einem Container. Haben Sie sie angesprochen? Nein. In der Gegend hat es eine Menge seltsamer Leute und aus Erfahrung weiß ich, dass es besser ist, die Leute in Ruhe zu lassen. Man kann nie wissen, ob man nicht plötzlich ein Messer oder eine Kugel zwischen den Rippen hat. Wir unterhielten uns noch ein wenig und dann verschwand die Frau und ich blieb noch ein wenig mitten in der Unterwäsche stehen. Die ältere Verkäuferin sah mich misstrauisch an. Ich grinste sie an und ging an ihr vorbei. Dann besuchte ich meinen Klienten. Und was ist mit der Uhr? Hier, ich habe das Zertifikat. Die Uhr gehört mir. Gehen Sie mit dem Wisch zur Polizei. Ja, weshalb sind Sie gekommen, Maloney? Wollen Sie etwa auf meine Kosten noch den Mord an diesem Mann aufklären? Ich gebe Ihnen jetzt eine Beschreibung einer Frau. Etwa 1,65 Meter groß, schlank, um die 50, sehr gepflegt, elegant gekleidet, Brille mit Goldrand sowie zwei Ringe am Ringfinger und am Mittelfinger der linken Hand. Ja, was soll der Unsinn? Wollen Sie mir meine Ex-Frau wieder schmackhaft machen? Sieht so Ihre Ex-Frau aus? Ja, ich habe mich von ihr getrennt. Ich möchte mit Ihnen nicht darüber reden, Maloney. Das sollten Sie aber. Ihre Ex-Frau wurde in der Nähe der Bar gesehen, als der Mord geschah. Das ist doch Quatsch, Maloney. Was sollte meine Ex-Frau mit dem Mord an diesem Typen zu tun haben? Mal ganz unter uns. Wenn meine Ex-Frau Grund hätte, jemanden umzubringen, dann mich. Aber doch nicht diesen Mann da. Genau darauf will ich hinaus. Sie meinen... toll, Maloney. Darauf wäre ich nie gekommen. Er klopfte mir auf die Schulter. Ich mag das nicht sonderlich. Dann gab er mir die Adresse seiner Ex-Frau. Sie wohnte in einer teuren Pension. Ich ging zuerst ins Polizeipräsidium. Es brauchte allerlei Überredungskünste, bis man mir die Uhr des toten Christian Haller aushändigte. Ich versprach dafür, eine Mörderin abzuliefern. Was wollen Sie von mir? Ich lebe seit 2 Monaten von meinem Mann getrennt. Das hindert Sie aber nicht daran, Ihrem Mann nachzuspionieren. Das ist eine bodenlose Frechheit. Verschwinden Sie, aber auf der Stelle. Sie können mich mal. Ich bleibe, bis die Stunde voll ist. Ich rufe die Polizei. Nur zu. Sie können es wohl nicht abwarten, bis die Handschellen zuschnappen. Man hat Sie vor der Bar gesehen. Sie sind Ihrem Mann gefolgt. Sie sahen, dass er nicht zu der Krisensitzung ging, sondern in die Bar. Sie dachten sich, das sei eine gute Gelegenheit. Doch Ihr Mann kam einfach nicht mehr aus der Bar heraus. Sie wurden unruhig, schauten, ob die Bar einen Hinterausgang hat und wurden fündig. Und da hörten Sie es. Was hörte ich? Moment, jetzt ist es gleich soweit. Die Zeugin glaubte, eines dieser Computerspiele gehört zu haben, ehe der Schuss fiel. In Wirklichkeit war es die Uhr. Die Uhr, die ihr Mann immer trug. Ein Unikat. Keine andere Uhr gab so idiotische Töne von sich, wenn die Stunde voll war. Worauf wollen Sie überhaupt hinaus? Haben Sie Beweise für all das, was Sie von sich geben? Ist mein Mann etwa tot? Habe ich hier... irgendwo eine Waffe versteckt? Sie schossen, als Sie das Geräusch hörten. Sie wussten nicht, dass Christian Haller, Ihr Mann, die Uhr gestohlen hatte. Es war dunkel. Sie sahen nur einen Schatten. Das ist doch Unsinn. Mein Mann ist fett wie dieser Marlon Brando. Und dieser Mann da, er ist... Nur zu, Frau Momentaler. Dieser Christian Haller, den Sie erschossen, ist schlank. Das wollten Sie doch sagen. Ich sage nichts mehr. Ohne meinen Rechtsanwalt. Und das tat sie dann auch. Es wurde ein Indizienprozess, den sie verlor. Ihr Mann kriegte die Uhr wieder und seine Partei gewann bei den nächsten Wahlen 2 Sitze. Ich traf die junge Frau aus der Bar noch einige Male. Sie hatte eine Begabung darin, einem die Brieftasche aus der Jacke zu zaubern. Ich verzieh ihr einige Male. Es hatte Spaß gemacht.